Pferd aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Pferd. Hügelig gehüllt und gehöht liegt ein Rücken, leblos drückend auf steilen Gliedern, wie auf stummem Stuhl. Bloße Fleische bücken sich zu Steinen, die die dumpfe Last erwidern. Plötzlich bewegt vor sich vorwärts hasten Stärken, daran die fremden Willen laut saugen. Vorn eingesperrt in den knochigen Kasten summt sein armes Hirn an die Löcher der Augen. Ende von Pferd, gelesen von Sonja.